SWR 2 Programmtipp. Ich bestätige hierdurch den Empfang von einem Judenstern. Ich verpflichte mich, das Kennzeichen sorgfältig und pfleglich zu behandeln und bei seinem Aufnähen auf das Kleidungsstück den über das Kennzeichen hinausragenden Stoffrand umzuschlagen. Gehen wir wirklich in den Tod? Hörspiel von Heimrat Becker. Als Nachschrift der unbeschreibbaren nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. Aus der SWR2-Serie 70 Jahre Staat Israel. SWR2 Hörspielstudio, 22.03 Uhr. SWR2 Wissen. Einige Querstraßen hinter der Potsdamer Straße mit ihren Cafés und Lebensmittelgeschäften liegt der alte Kirchhof St. Matthäus im Herzen Berlins. Hier scheint die Stadt eine Atempause zu machen. Wind flüstert durch die Bäume und trägt das ferne Rattern einer S-Bahn herüber. Direkt am Hauptweg, der vom Eingang den Hügel hinaufführt, steht ein verschnörkeltes Steinbänkchen. Dahinter eine steinerne Bodenplatte mit dem Relief eines Herzens. Rio steht darauf. Dazu ein kitschig türkis-weißer Tonengel und eine goldene Krone. Die Bäume wiegen sich im Frühlingswind und Blumen tanzen Reigen, wo noch Blumen sind. Wo werde ich schlafen, wenn der Sommer geht, wenn Schnee und Regen fallen und der kalte Wind weht? Vielleicht suche ich mir ein Haus, wo der Himmel noch Sterne. Vielleicht suche ich mir ein Zelt, wo die Sonne scheint. Irgendwo treibt ein Liebeslied im Meer und ich höre eine Stimme. Rio Reiser, der Rockpoet von Tonsteine Scherben, eine Sendung von Pia Fruth. Ich glaube, dass man das erst nach seinem Tod gesehen hat, was das für eine tolle Figur in der deutschen Rockmusik war. Es ist eine Mediengeschichte, die man sich erzählt aus wild vergangenen Zeiten, wo man als junger Mensch noch die Welt revolutionieren konnte mit der Gitarre in der Hand. Wenn man irgendwas verändern will, geht das nur über Visionen, auch wenn die viel zu groß sind. Und Rio hatte die Visionen. Also, dass der Mensch dem Menschen ein Freund ist und nicht ein Feind ist und dass der Mensch nicht vor dem Menschen Angst haben muss, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Denn wenn wir nicht auf den Punkt kommen, dann eben gute Nacht. Irgendwo treibt ein Liebeslied im Meer und ich höre eine Stimme. Am 20. August 1996 stirbt Rio Reiser überraschend auf einem alten Bauernhof im nordfriesischen Friesenhagen. Die Musikwelt ist geschockt. Deutschlands poetischer Krawallmacher mit der rauchigen Stimme ist plötzlich verstummt, innerlich verblutet als Folge seiner Alkoholsucht. Er wurde nur 46 Jahre alt und doch hat Rio Reiser in der Geschichte der deutschsprachigen Rockmusik unverwechselbare Spuren hinterlassen. Als erster, der deutsche Texte schrieb und dabei weder Schlagersänger noch Liedermacher war, sondern engagiert, ernsthaft, poetisch und meistens barfuß für eine bessere Welt sang und dichtete. Die linke Szene der Republik hatte Rio und seine Band Tonsteine Scherben in den 70er und 80er Jahren zu umjubelten Ikonen stilisiert. Erstmals in der deutschen Musikgeschichte schien es geglückt, politische Visionen, Pazifismus und rotzige, selbstgemachte Rockmusik unter einen Hut zu bringen. Zu Fuß braucht man nur ein paar Minuten von Rios einsamem Grab zur Hochschule der populären Künste, wo Markus Kleiner als Professor für Medienwissenschaft arbeitet und auch die Geschichte politischer Popmusik erforscht. Das war ja erst in der Nachkriegszeit, dieses Schlagerfeeling, überkolorierte Filme, diese Schlager-Gute-Laune-Musik. Man musste sich restaurieren, Deutschland musste wieder zu sich kommen. Und irgendwann gab es dann Ende der 50er, in die 60er rüberkippten, so das politische Lied, das ja sehr verpönt war im Dritten Reich, ja, Propaganda-Instrumentarium war. Und man fand sich dann zusammen, Burg Waldeck war ja das große Festival für die politischen Liedermacher. Und das ist gescheitert, weil sie es nicht hinbekommen haben, Politik und Pop zusammenzubringen. Und Tonsteine Scherben waren die erste wirklich politische, deutschsprachige Rockband, die es verstanden haben, Politik in Popformat zu präsentieren. An der Hochschule lassen sich heute etwa 600 junge Menschen für die Kreativbranche ausbilden. Sie produzieren Musik, Filme, Hörspiele oder Werbeclips und beschäftigen sich mit Pop, Punk und den bekannten Singer-Songwritern. Klar, Dylan brauchen wir immer, aber wir brauchen auch Tonsteine Scherben, weil das so Liedpoeten sind, politische Agitatoren waren, wie es wir es heute eigentlich gar nicht mehr haben. Es ging nicht darum, perfekt zu klingen, es ging nicht darum, besonders schön zu klingen, sondern man wollte die Musik machen, mit dem Gefühl, das man hat, mit der Haltung, die man hat, wir schaffen es auch alleine. Und wir schaffen es alleine, eine Gegenkultur zu bilden, die als Herausforderung begriffen wird von einem aus unserer Sicht autoritären Staat und aus einem Staat, der sich nur um die Reichen kümmert, um die Mächtigen kümmert und den einfachen Menschen oder den einfachen Mann sein lässt. Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die knarren Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Hey. Wir waren der festen Überzeugung, dass in den nächsten 5 Jahren in Deutschland die Revolution kommt. Nur ganz große Kulturpessimisten hatten da Zweifel. Die meinten, es dauert 10 Jahre. Wunderbarer Satz von ihnen. Die letzte Schlacht gewinnen wir. Die letzte Schlacht gewinnen wir. Heiner Kontschak ist Musiker, Schauspieler, Regisseur und Theaterautor. Er lebt in Tübingen. Im Jahr 2004, knapp 10 Jahre nach Rio Reisers Tod, hat er für das dortige Landestheater eine Musikrevue mit dem Titel König von Deutschland entworfen. Darin geht es um Rio Reisers Musik, seine Sehnsüchte und Visionen, seine Biografie. Heiner Kontschak selbst ist nur 5 Jahre jünger als Rio Reiser. Auch ihn zog es langhaarig, wild und rebellisch Anfang der 70er Jahre nach Berlin, um nicht zur Bundeswehr zu müssen. Auch ihn faszinierte und begeisterte das WG-Leben, die Friedens- und die Anti-Atomkraft-Bewegung und die Hausbesetzerszene am Kreuzberger Mariannenplatz. Allen voran deren musikalische Leitfigur Rio Reiser. Ich bin mit 17 nach Berlin gegangen und da habe ich einen Rio Reiser 2 oder 3 Mal live gesehen. Einmal im Rauchhaus, tatsächlich nach einer Demo, wo ich auch mitgelaufen bin, und einmal bei so einem Straßenfest in Kreuzberg. Und ich bin da gar nicht empfänglich für eigentlich, aber der Typ, dessen Charisma hat mich irgendwie angesprochen. Am 8. Januar 1950 wird Rio Reiser unter seinem bürgerlichen Namen Ralf Christian Möbius als jüngster von 3 Brüdern in Berlin geboren. Vater Möbius ist Siemensianer, Ingenieur für Verpackungen bei der Firma Siemens. Im deutschen Wirtschaftswunderland braucht man überall Verpackungen und der Vater wechselt häufig die Stellung. Die Familie zieht immer wieder um. Nach Traunreuth in Bayern, nach Brühl bei Mannheim, der Vater arbeitet jetzt bei CEWA, dann nach Stuttgart, diesmal ist es die Firma Bosch. Später folgen Nürnberg und Rottgau im Kreis Offenbach. Anders als seine älteren Brüder Peter und Gerd ist Ralf Möbius ein schmächtiger, in sich gekehrter Junge. Die Schule interessiert ihn nicht sonderlich, er bricht sie genauso ab wie eine Fotografenlehre. Ich war 4 Jahre auf der Oberschule, auf dem Gymnasium. Und habe also mir wirklich einen Trick ausgedacht, damit meine Eltern mich da runterlassen. Ich wollte kein Abitur haben, ich wollte es nicht machen. Ich weiß ja gar nicht, warum. Lieber liest er oder spielt mit seinen Brüdern im selbstgegründeten Hoffmanns Comic-Theater. Er liebt Musik, die Beatles, Bob Dylan und die Beach Boys. Und er bringt sich selbst das Klavier- und Gitarrespielen bei. Am Offenbacher Konservatorium bekommt er außerdem ein paar Monate lang Cellounterricht und Harmonielehre. Schon als Teenager fängt er an, Lieder zu schreiben, erst auf Englisch, dann auf Deutsch. Das Texten hilft ihm, das Gefühl zu bewältigen, heimatlos, einsam und unverstanden zu sein. Eines Tages klingelt es bei der Familie Möbius. Als der inzwischen 15-jährige Ralf die Tür öffnet, steht Ralf Peter Steitz aus der Nachbarschaft davor. Er ist nur ein paar Tage jünger, spielt auch Gitarre und sucht einen Sänger für seine Band. Die beiden Ralfs werden Freunde und bleiben es ein Leben lang. Das Gefühl von Einsamkeit aber verschwindet nie. Der Himmel glüht wie heißes Eisen. Ein kleiner Vogel singt ganz leise unser Lied, sieh da. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt nach Lichterloh. In Anton Reiser, der Hauptfigur eines psychologischen Romans aus dem 18. Jahrhundert, findet Ralf Möbius irgendwann eine Art alter Ego. Auch Anton Reiser hat kein richtiges Herzenszuhause, leidet unter der Enge und den kleinbürgerlichen Zwängen seines Lebens. Kurzerhand ändert Ralf seinen Nachnamen Möbius in Reiser um. Seinen Spitznamen Rio behält er bei und heißt ab 1978 offiziell Rio Reiser. Mit Ralf Peter Steitz, der sich später RPS Lanru nennt, seinen beiden Brüdern Peter und Gerd Möbius, zieht er nach Berlin und beginnt sein Künstlerleben. Als Musiker, Songwriter, Theaterschriftsteller und Schauspieler. Inzwischen schreibt Rio beinahe alle Texte auf Deutsch und das aus guten Gründen, wie der Filmemacher Stefan Paul und Medienwissenschaftler Markus Kleiner erklären. Lanru war Maler oder Dekorateur. Rio war auch irgendwie nicht der gebildetsten einer. Und auf der anderen Seite war da eben Kreuzberg schon auch das Zentrum des Chaos und der Anarchie. Und da musste man schon auch Tacheles reden. Und das ging natürlich mit deutschen Texten noch besser. Das andere, was aber noch wichtiger ist, ist, dass man sagt, nein, wir lassen uns hier nicht vergemeinschaften, wir lassen uns nicht bestimmen von einer anderen Sprache, von einem anderen Musiksystem, sondern wir wollen aus unserer Kultur, aus unserem Land heraus eine politische Popmusik entstehen lassen, die autark ist. Wir wollen unsere Lebensverhältnisse hier und jetzt, wo wir stehen, wo wir uns befinden, verändern. Ein Dach überm Kopf gegen Regen und Schnee, Wasser zum Waschen für Tee und Kaffee, einen Ofen zum Wärmen, zum Leuchten, ein Licht. Mehr ist gar nicht nötig, mehr brauchen wir nicht. Wir zahlen keine Miete, wir brauchen keinen Strom. Unsere Wohnung ist luftig, kein Stein und Beton. Wollen wir umziehen, geht das schnell wie der Wind. Unser Haus ist leicht, das trägt jedes Kind. Ein Dach überm Kopf gegen Regen und Schnee. Wasser zum Waschen für Tee und Kaffee. Gewohnt wird ärmlich in einer halblegalen Riesen-WG am Tempelhofer Ufer in Kreuzberg mit ständig wechselnden Besetzungen aus Straßenjungs, weggelaufenen Heimkindern, Junkies und Radikalen. Gegessen wird, was gerade im Kühlschrank zu finden ist, geschlafen, wann sich Zeit dazu findet. Ansonsten vertrödelt Rio die Tage bei Musik, Zigaretten und Kaffee. Und er nimmt auch härtere Drogen. Das war eine radikale Opposition gegen eine Welt. Die Droge hatte immer den Aspekt einer Bewusstseinserweiterung, weil unser Bewusstsein festgesetzt war von denjenigen, die die Wirklichkeit bestimmt haben. Und das war so ein Durchbruch. Das war auch revolutionär gedacht, natürlich auch Spaß. Drogen sind immer auch zur Unterhaltung da, aber es war viel politischer. Rio selbst ist kein politischer Aktivist. Seine Auflehnung gegen verkrustete Strukturen und Obrigkeiten ist eher künstlerischer Natur. Er diskutiert, demonstriert, schreibt Lieder und Texte. Er gründet eine Theatergruppe, in der Straßenkids und Lehrlinge statt ausgebildeter Schauspieler auftreten, erinnert sich der Tübinger Musiker Heiner Kontschak. Theater war Anfang der 70er auch völlig verstaubte Nummer noch. Ne? Der hat dann auch angefangen halt, hier spielen Laien auch mit. Es geht nicht um Kunst und um schöne Bühnenbilder. Es geht darum, dass wir authentisch erzählen, was wir wollen. Und ob man es dann Kunst nennt oder nicht, war ihm auch egal. Der wollte nicht in die Welt der Virtuosen, in die Welt der Neuerfinder gehen. Er wollte einfach, dass Kunst zurückfährt auf die Basis. Alle Menschen sind Kunst. Alle sind Künstler. Im Sommer 1970 gründen Rio Reiser und RPS Lanrue gemeinsam mit Kai Sichtermann am Bass und Wolfgang Seidel als Schlagzeuger die Band Tonsteine Scherben. Warum es zu diesem Namen kommt, weiß am Ende vieler Debatten keiner mehr ganz genau. Der Archäologe und Troja-Entdecker Heinrich Schliemann soll auf die Frage, was er beim Graben gefunden habe, geantwortet haben: Ton, Steine, Scherben. Vielleicht stand dieser Satz irgendwie Pate, vielleicht aber auch die Gewerkschaft Bausteine, Erden. Wie dem auch sei. Die vier Musiker nehmen in einem Kreuzberger Hinterhofstudio zwei Songs auf und lassen sie auf eine Single pressen. Von der Aufnahme bis zur Papphülle ist alles selbst gemacht. Unabhängigkeit von den großen Playern im Musikgeschäft, Independence, ist das A und O der jungen Band. Für das Album »Warum geht es mir so dreckig« leihen sich die Scherben, wie sie künftig von ihren Fans genannt werden, zusätzlich zu Rios Texten einige Zeilen von Bertolt Brecht. Die Songs des Albums werden, ob gewollt oder ungewollt, zu Hymnen für die radikale Linke, erklärt der Berliner Medienwissenschaftler Markus Kleiner. Man hat ja oft gesagt, Tonsteine Scherben sind der Soundtrack der RAF gewesen und so weiter. Weil Musik begeistert Leute, die auch keinen großen Bildungshintergrund haben. Die kann jemand euphorisieren, aufraffen, ne, zur Agitation treiben und so weiter. Und weil der Mensch ein Mensch ist und braucht er was zu fressen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Fressen. Die wollten einfach die Welt verändern, die wollten anders sein. Dass es vielleicht unglaublich viele Widersprüche gibt, dass es Brüche gibt, dass es Unvereinbarkeiten gibt, das hatten sie nicht im Sinn. Dann hat das so eine jugendliche Trotzigkeit. Was soll das? Wir schaffen das, wir reißen alles ein, wir verändern alles. Und wenn die Gesellschaft uns nicht lässt, dann machen wir halt noch mehr anders. Und wenn das nicht geht, schauen wir mal, was passiert. »1971 geben die Scherben in der Mensa der Technischen Universität in Berlin ein Gedenkkonzert für den wenige Tage zuvor von der Polizei erschossenen Studenten und Stadtguerillero Georg von Rauch. Das Publikum zieht im Anschluss daran nach Kreuzberg und besetzt das leerstehende ehemalige Schwesternwohnheim des Bethanienkrankenhauses. Der anrückenden Polizei gelingt es trotz Tränengas und Schlagstöcken nicht, das Haus wieder zu räumen. Die Scherben machen ein Lied über diesen Abend, den Rauchhaus-Song. Damit liefern sie der Szene in ganz Deutschland den Soundtrack zur Agitation. Nach beinahe jedem Konzert der Band wird jetzt ein Haus besetzt und umbenannt. In Hamburg, in Göttingen oder im weit entfernten Tübingen, erinnert sich der Filmemacher Stefan Paul, der dort 1972 in einem ehemaligen Schulhaus lebt. Damals gab es ein Konzert im Richard-Epple-Haus und dann ist denen der Bus kaputt gegangen, da kamen sie nicht mehr nach West-Berlin. Dann sind sie einfach 4 Wochen in Tübingen geblieben. Ich war irgendwie so der Einzige, der gearbeitet hat, die Kohle rangeschafft hat. Der Rest saß eben bis nachts um 3 da in diesem Schulhaus rum und hat natürlich gekifft und getrunken und Musik gemacht, ne? Von den Scherben wird bedingungslose Solidarität mit linken Ideen, mit der Sache gefordert. Wenn Rio persönliche Songs oder Balladen schreibt, in denen das Wort Kampf fehlt, wirft man ihm Verrat vor. Aus dem gleichen Grund kommt die Band auch finanziell nie auf einen grünen Zweig. Ich kann mich erinnern, dass es 3 Mark Eintritt gekostet hat, was zu einem Riesenaufstand schon an der Türe geführt hat, weil das zu viel war und die gesagt haben, Scherben, wir müssen immer umsonst spielen und es geht ja nicht und so. Die Band war eigentlich bitterarm, aber es war unterirdisch wenig Geld da. Die Idee war, alles gehört allen, ja, und wenn alles allen gehört und wir alles teilen dürfen, ja, warum soll ich denn für was bezahlen? Dann wären ja dann die Scherben, übertrieben gesagt, genauso diese großen Kapitalisten. Das ist ja einer der vielen Gründe, warum es den Scherben nie wirklich gut ging, weil sie das eben sozusagen nicht in Einklang gebracht haben. Nur die Welt ist groß. Nach 5 Jahren Berlin haben Rio, Lanrue und der Rest der Scherbenfamilie die Nase voll. Sie wollen sich nicht länger von politischen Aktivisten vereinnahmen lassen, keine Parolen mehr liefern, nicht jede Demo begleiten, sondern ihr eigenes Ding machen. Für etwas mehr als 50.000 Mark kaufen die Scherben 1975 einen redgedeckten, heruntergekommenen Bauernhof in Nordfriesland. Es dauert Jahre, bis das Haus wieder einigermaßen in Schuss gebracht ist und das Geld ist knapper denn je. Aber die Band und ihr Songwriter Rio Reiser genießen die künstlerische Freiheit am Ende der Welt, erzählt der Medienwissenschaftler Markus Kleiner. Rio Reiser hat natürlich ein Dandytum gepflegt, ein politisches, künstlerisches Dandytum, in dem er vielleicht radikal in einer Form der Kunst war, zumindest in dem, was er ausgedrückt hat, nicht aber als politischer Akteur radikal war. Also man hätte mit Rio Reiser, aber auch mit den Scherben keine Revolution gewonnen. 1977 übernimmt Rio Reiser im Spielfilm Johnny West die Titelrolle und wird mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Er komponiert Theatermusiken und produziert nun auch persönlichere Platten als zu Berliner Agitprop-Zeiten. Endlich kann er Balladen schreiben, in denen er seiner Sehnsucht nach Liebe, Zärtlichkeit und einem festen Partner freien Lauf lässt. Er hat es nie verborgen, seine sexuelle Identität. Und er hat sehr früh, auch in den ganz harten politischen Zeiten, hat er Songs gesungen, hat es rausgeschrien, ich will ich sein. Ich will lieben, wen ich lieben will. Das war ein Riesenskandal, fast kriminell. Für die andere Seite, die extrem politische, war das aber ein individualistischer Mist. Was glaubt der eigentlich, als wäre das wichtig, wenn wir doch Revolution wollen? Da kommt der damit an und redet und singt über seine Liebe. Die spätere Grünen-Politikerin Claudia Roth stößt zur Landkommune der Scherben dazu. Sie übernimmt das Management der inzwischen 7-köpfigen Band. Die Häuser sind voll und trotzdem füllen sich die Konten der Band nicht. Jahre später, als erfolgreicher Solokünstler, sagt Rio in einem Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk: Mit der Kohle habe ich heute noch Probleme. Ich meine, ich verdiene doch eine ganze Menge. Und das Schöne dabei ist, ne, am Geld, ist einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Ja? Ja, das tue ich. Trotz der Bemühungen, neben künstlerischen, auch finanziellen Ansprüchen gerecht zu werden, löst sich die Band 1985 schließlich auf. Nach einer desaströsen letzten Tournee ist der Schuldenberg auf mehrere hunderttausend Mark angewachsen. Rio geht bei den kommerziell erfolgreicheren Kollegen der Branche betteln. Bei Udo Lindenberg, bei Herbert Grönemeyer und vielen anderen. Und keiner hat mir Geld gegeben. Keiner von diesen Millionären. Grönemeyer wollte es mir nur geben, wenn ich ihm die Verlagsrechte von Scherben abtrete. Das nehme ich Leuten übel. Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht, all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Rio ist jetzt immer häufiger zu Gast in Fernseh- und Radio-Talkshows. Im Kielwasser der Neuen Deutschen Welle wird sein Song »König von Deutschland« zum Chartbreaker. Auch einige Balladen schaffen es, kommerziell erfolgreich zu werden. Es kränkt mich nur, wenn Leute jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass irgendwas, was erfolgreich ist und dementsprechend auch kommerziell ist, auch gleichzeitig schlecht sein muss. Dann kann ich nur sagen, dann sollen sie noch mal nachdenken. Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Ein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest, halt dich an deiner Liebe fest. Die Scherbenfamilie hat sich in alle Winde zerstreut. Auf dem Bauernhof in Friesenhagen leben dauerhaft nur noch Rio und sein alter Freund Lanrue. Gesundheitlich geht es dem Rockpoeten nicht besonders gut. Er ist blass und noch dünner als früher. Und auch seine psychische Verfassung ist nicht die beste. Manchmal rastet er seinen Partnern, Freunden und Kollegen gegenüber aus. Dann wieder liegt er stundenlang in seiner riesigen Badewanne, trinkt flaschenweise Whisky, liest in der Bibel und textet schwermütige Zeilen. Er ist ein Romantiker durch und durch. Und zum Romantiker gehört der Träumer, gehört der Melancholiker. Das sind alles diese Rollen, die so einen Rückzug aus der Welt legitimieren, um sich in eine andere Welt zu versprechen, in die man irgendwie vielleicht kommt. Das ist schön. Diese Größe, die hat mich sehr begeistert. Also es geht immer nicht um ein paar Tage glücklich sein, es geht immer ums Paradies. Als der Musiker und Regisseur Heiner Konczak Jahrzehnte später seine Rio-Reiser-Revue schreibt, wird das Stück in Tübingen und später in ganz Deutschland zum Straßenfeger. Die Vorstellungen sind über Monate ausverkauft. Andere Theater nehmen das Stück ins Programm, eine DVD erscheint, das Tübinger Ensemble geht auf Tournee und gibt irgendwann sogar Konzerte mit Rio-Reiser-Songs. Konczak wird vom Erfolg seines Stückes regelrecht überrollt. Damit hat er nicht gerechnet. Und vor allem nicht mit Teenies, die sich bei den Konzerten begeistert in den ersten Reihen drängen. Die ersten drei Reihen waren alle unter 18 und haben alles mitgesungen. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da hat Rio, glaube ich, von geträumt, dass die Kids alle mitsingen. Das wäre für ihn eine totale Genugtuung gewesen, glaube ich. Und wenn wir die Hoffnung aufgeben und sagen, es ist sowieso egal, es geht sowieso alles den Bach runter, nach uns die Sintflut, dann werden wir auch nicht mehr versuchen, irgendwas zu verändern. Das heißt, wenn ich glaube, ich kann das Ruder nicht mehr rumreißen, also jeder, der das glaubt, der fehlt an dem Ruder. Als Rio Reiser stirbt, wird er im Garten des Bauernhofs in Friesenhagen begraben. Sein Freund Lanrue flüchtet nach Portugal. Die alten Fans veranstalten regelrechte Wallfahrten zu Rios letzter Ruhestätte. Doch zwischen Rios Brüdern und der Scherbenfamilie entbrennt ein erbitterter Streit um den Nachlass und die Rechte an den Songs. Schließlich wird der Bauernhof verkauft und Rios Leichnam auf den Kirchhof St. Matthäus in Berlin-Schöneberg umgebettet. Um die Pflege des Grabs kümmert sich jetzt der Friedhof. Und wer nach Rio sucht, muss sich durchfragen. Das verschnörkelte Steinbänkchen steht nur noch pro forma da. Es ist unbequem. Und der Abstand zum Grab ist so eng, dass man nicht einmal die Füße abstellen kann. Rio-Pilger werden schon lange keine mehr erwartet. Seine Songs aber, seine Texte und seine Poesie haben überlebt. Ich werde dich lieben bis zum Tod, werde dich lieben bis ans Ende der Welt. Und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Glaube, glaube mir. In SWR 2 Wissen hörten Sie Rio Reiser, der Rockpoet von Tonsteine Scherben. Eine Sendung von Pia Fruth.